Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Es zählt mit Biedermann und die Brandstifter und Andorra zu seinen erfolgreichsten Theaterstücken. Max Frischs Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie, eine Parodie des Don Juan-Stoffs, in der Max Frisch Don Juan als Intellektuellen zeichnet, der seinen Gefühlen und seiner Beziehungsfähigkeit misstraut und schlussendlich als bürgerlich-durchschnittliche Existenz endet. Zuvor gibt es jedoch zahlreiche verführte Frauen, betrogene und tote Ehemänner und eine selbst inszenierte Höllenfahrt. Max Frisch hat diese, wie er es nannte, Komödie in 5 Akten Anfang der 1950er Jahre geschrieben und in den folgenden Jahren immer wieder überarbeitet. Wir hören eine Hörspielfassung aus dem Jahr 1970 in der Regie von Klaus Gmeiner, dem wir viele Hörspielklassiker verdanken. Vater Tenorio, haben Sie doch Geduld. Geduld? Sie haben leicht reden, Pater Diego. Und wenn der Lümmel überhaupt nicht kommt, schon ist es Mitternacht. Geduld? Nehmen Sie meinen Sohn nicht in Schutz. Er hat kein Herz. Ich sag's genau wie seine Mutter. Kalt wie Stein. Mit 20 Jahren, ich mache mir nichts aus Frauen. Und was das Schlimme ist, Pater Diego, er lügt nicht. Er sagt, was er denkt. Seine Geliebte sagte mir ins Gesicht, seine Geliebte sei die Geometrie. Pater Diego, können Sie sich das vorstellen? Haben Sie Geduld, Vater Tenorio. Sie kennen die Celestina, Spaniens berühmte Kupplerin. Sie, die sogar Bischöfe zu ihren Kunden macht, aber nicht meinen Sohn. Don Gonzalo kommt aus dem Haus. Der Junge bringt mich um. Sie werden sehen, Pater Diego, mit einem Herzschlag. Ist er gekommen? Noch ist nicht Mitternacht. Don Gonzalo Contur von Sevilla, denken Sie nicht schlecht von meinem Sohn. Don Juan wird ein rührender Schwiegersohn sein, wenn er kommt. Und ich kann nicht glauben, Contur, dass er das Datum seiner Hochzeit einfach vergessen hat. Er hat einen langen Ritt, der junge Herr, und harte Tage hinter sich. Er hat sich trefflich geschlagen. Es war ein ungeheuerlicher Befehl, als ich Ihren jungen Sohn nach Cordoba schickte, um die feindliche Festung zu messen. Ich glaubte nicht, dass er es wagen würde. Aber am anderen Morgen, als er in mein Zelt trat, ich traute meinen Augen nicht, wie er mir die Länge der feindlichen Festung meldete, schwarz auf weiß, 942 Fuß. Don Juan Tenorio, so sprach ich und umarmte ihn vor allen Offizieren, die dasselbe nie gewagt haben. Ich habe dich verkannt, aber von dieser Stunde an nenne ich dich meinen Sohn, Bräutigam meiner Anna, Ritter des Spanischen Kreuzes, Held von Cordoba. Die Maskerade hat begonnen. Drinnen tanzen sie schon. Wir warten auf den Bräutigam. Der Bräutigam ist da. Mein Sohn? Sein Schimmel steht im Stall. Ich habe ihn erst aus der Ferne gesehen. Aber Ihr Sohn, Vater Tenorio, ist der zierlichste Reiter, der sich je von einem Schimmel geschwungen hat. Hopp! Und wie er auf die Füße springt, als habe er Flügel. Wo ist Doña Anna? Ich bin die Mutter der Braut, aber ich komme mir bräutlicher vor als mein Kind. Hoffentlich hält er nicht mich für seine Braut. Kommt, Vater Tenorio, gehen wir ins Haus, gehen wir. Ein Wort, Pater Diego. Doña Elvira? Sie müssen mit Doña Anna sprechen. Das arme Kind ist ganz verwirrt. Sie will sich verstecken. Angst vor dem Mann. Sie zittert an allen Gliedern, wie glücklich, seit sie weiß, dass er gekommen ist. Der zierlichste Reiter, der sich je von einem Schimmel geschwungen hat. Hopp! Und wie er auf die Füße springt, das habe er Flügel. Diego, wieso dieser finstere Blick? Wäre unsere spanische Kirche nicht so verbohrt in die Idee der Wohlfahrt, die bald einen Zehnteil aller einlaufenden Almosen verschlingt, dann könnte auch unser einer von einem Schimmel springen, Doña Elvira, anstatt von einem Maulesel zu rutschen. Diego, ich habe nie geschworen, dass ich meine Untreue halte. Pater Diego, wir wollen Freunde bleiben. Du scheinst zu vergessen, dass ich verheiratet bin, mein Lieber. Und wenn ich mich je, was der Himmel verhüte, in einen Jüngling verliebe, so betrüge ich einzig und allein meinen Gemahl, nicht dich. Elvira! Das, mein Freund, ein für allemal. Gehen wir zu Doña Anna. Kommt, Komm hierher, hier sind wir allein. Hier kannst du deine Maske abnehmen. Muss ich meine Larve lösen, damit du mich erkennst? Man wird mich auf die Gasse werfen, wenn ich ohne Larve bin. Aber bitte? Miranda! Die Hure! Ja. Wie kannst du es wagen? Ich liebe dich. Ich habe es gewagt, ja. Ich habe dich gefunden unter Hunderten. Ich liebe dich. Warum erschrickst du? Sie haben mich umarmt. Aber es ist wie Wasser gewesen, das durch ein Sieb geht. Alles. Bis du mich gehalten hast mit deinen Händen. Warum schweigst du? Du hast keine Erfahrung mit Frauen, hast du gesagt. Und ich habe gelacht. Das hat dich verletzt, ich weiß. Du hast mein Lachen missdeutet. Und dann haben wir Schach gespielt. Ich spiele nicht Schach. Ich habe gelacht. Ich sah dich vertieft in dein Schach. Der erste Mann, der den Mut hatte zu tun, was ihn wirklich gelüstet. Sogar im Freudenhaus. Ich heiße Don Rodrigo. Ausgerechnet. Don Rodrigo. Du möchtest mich verhöhnen, ich verstehe. Weil auch der mich umarmt hat. Nein. Ich halte deine Hände. Ich habe sie erkannt. Lass sie mich küssen. Es sind die Hände, die mich zu mir selber tragen. Hände, wie nur einer sie hat. Und der bist du, Don Juan. Don Juan? Dort kannst du ihn sehen. Ja, das ist er wirklich. Oh, ich Narrin. Wenn du ein Herz hast, verschweigst du ihm, was ich dir sagte. Ich will mich verstecken. Er soll mich hier nicht treffen. Juan, was treibst du dich im Park herum? Man erwartet dich, mein Freund. Und alle fragen nach dem Bräutigam. Warum gehst du nicht hinein? Wenn du mein Freund bist, Rodrigo, ich bitte dich um einen Dienst. Nicht der Rede wert, für dich ist es eine Kleinigkeit. Für mich hängt alles dran. Willst du mir helfen, Rodrigo? Ich verstehe kein Wort. Hol mir den Schimmel aus dem Stall. Wozu? Ich muss fort, Rodrigo. Fort? Noch bin ich frei. Lass uns redlich sein. Gewiss. Woher weißt du es, wen du liebst? Mein lieber Juan... Antworte! Ich begreife dich nicht. Ich begreife mich selbst nicht, Rodrigo. Da draußen an der Zisterne mit dem Spiegelbild im schwarzen Wasser. Es ist seltsam. Ich glaube, ich liebe. Was war das? Ich liebe. Aber wen? Doña Anna, deine Braut. Ich kann sie mir nicht vorstellen. Plötzlich. Juan, lass uns hineingehen. Es ist Mitternacht vorbei. Ich kann nicht. Wo in aller Welt willst du denn hin? Fort. Zu deiner Geometrie? Oh, ich weiß, was ich weiß. Ja. Hier bin ich verloren. Als ich ums nächtliche Schloss ritt, sah ich im Fenster ein junges Weib. Ich hätte sie lieben können. Die erste Beste. Jede so gut wie meine Anna. Vielleicht war sie es. Vielleicht? Vielleicht? Und darauf soll ich schwören, meinst du? So wie ein Blinder und jede kann kommen und sagen, sie sei es? Still. Du wirst mich nicht verraten, Rodrigo. Du hast mich nicht gesehen. Wohin? Juan! Pate Diego. Was ist geschehen, Doña Elvira? Kommen Sie, aber geschwind, kommen Sie. Da ist ein Mädchen. Miranda heißt sie. Ich glaube, sie ist eine Dirne. Natürlich ist sie eine Dirne. Miranda heißt sie. Jedermann kennt ihren Namen. Ein armes Geschöpf, das hier nichts zu suchen hat. Natürlich gehört sie auf die Gasse. Kommt, entschloss, ich werde gleich nach dem Rechten sehen. Nicht, sag ich. Und red mir keinen Kitsch. Wenn du nicht weißt, was ich gehört für eine Dirne. Hier ist dein Bündel. Celestina. Ach, du triefst ja von Seele. Celestina, wo soll ich denn hin? Verliebt, verliebt. Und du wagst dich unter meine Augen verliebt in einen einzelnen Herrn? Hier ist dein Bündel und damit basta. Ach, hab ich euch nicht immer und immer gewarnt? Lasst eure Seele aus dem Spiel. Ich kenne das Schlamassel der wahren Liebe. Wie sonst käme ich dazu, meinst du, ein Bordell zu führen? Ich kenne das Geschlucht, wenn es an die Seele geht. Einmal und nie wieder. Das habe ich mir geschworen. Bin ich nicht wie eine Mutter zu euch? Ein Geschöpf wie du, Herrgott, so schön und verkäuflich. Plötzlich wimmerst du wie ein Tier und schwatzt wie ein Fräulein. Seine Hände, seine Nase, seine Stirn. Nun, was hat er noch, dein einziger? Oh, Celestina, er ist nicht wie alle. Hinaus! Oh, Celestina, ich... Hinaus, sag ich zum letzten Mal. Ich dulde keinen Kitsch auf meiner Schwelle, verliebt in eine Persönlichkeit. Das hat mir noch gefehlt. Und das wagst du mir ins Gesicht zu sagen, mir Spaniens führender Kupplerin. Du liebst deine Persönlichkeit? Ja, Gott steh mir bei. Ja. So dankst du mir für deine Erziehung. Oh, Celestina. Oh, Celestina, oh, Celestina. Du kannst dich lustig machen über mich, meinst du? Mitten in der Nacht? Du kannst mich belügen wie einen Mann, das meinst du? Gott steh dir bei, ja, du hast das nötig, denn ich steh dir nicht bei. So mach ich Celestina heiße. Ich weiß, was ich meinem Namen schuldig bin. Wozu denn, meinst du, kommen die Herren zu uns? Damit du dich verliebst? Damit du sie unterscheidest? Ich sag's euch doch, Tag für Tag. Mädchen gibt's auch draußen. Frauen von jeglichem Alter und von jeglicher Bereitschaft. Verheiratete, Unverheiratete, was einer nur haben will. Also, wozu kommen sie hierher? Ich will es dir sagen, mein Schätzchen. Hier, mein Schätzchen, erholt sich der Mann von seinen falschen Gefühlen. Das nämlich ist es, wofür sie zahlen mit Silber und Gold. Was hat Don Octavio gesagt, der weise Richter, als sie mein Haus haben schließen wollen? Lasst mir die brave Hurenmutter in Ruhe, hat er gesagt. Und zwar öffentlich. Solange wir eine Belletristik haben, die so viel falsche Gefühle in die Welt setzt, kommen wir nicht umhin. Nicht umhin, hat er gesagt. Und das heißt, ich bin staatlich geschützt. Meinst du, ich wäre staatlich geschützt, wenn ich etwas Ungehöriges zuließe? Ich verkaufe hier keine Innerlichkeit. Verstanden? Ich verkaufe keine Mädchen, die innen herum von einem anderen träumen. Das, mein Schätzchen, haben unsere Kunden auch zu Hause. Nimm dein Bündel, sage ich, und verschwinde. Was soll ich tun? Na, heirate. Celestina. Du verdienst es. Heirate. Ach, du hättest eine großartige Dirne sein können. Die Beste zur Zeit gefragt und verwöhnt. Aber nein, lieben musst du. Bitte, eine Dame wirst du sein. Bitte. Du wirst noch an uns denken, mein Schätzchen, wenn es zu spät ist. Eine Dirne verkauft nicht ihre Seele. Ich hab dir gesagt, dass ich denke, heul nicht auf meiner Schwelle herum. Wir sind hier im Freudenhaus. Ich liebe. Wieso ist dein Haar so feucht? Das lässt sich kaum kämmen. So feucht. Sogar Erde ist drin. Wo bist du gewesen? Und Gras. Anna. Ja, du musst erwachen, meine Liebe. Deine Hochzeit ist da. Sie läuten schon die Glocken. Hörst du nicht? Und die Leute, sagt Rodrigo, stehen schon auf allen Balkonen. Es wird eine Hochzeit geben, wie Sevilla noch keine erlebt hat. Anna, ich habe ihn gesehen, durchs Schlüsselloch. Wen? Du fragst wen? Wo bleibt der Schleier? Erst schau dich im Spiegel. Anna, du bist schön. Ich bin glücklich. Wäre es schon wieder Nacht. Sieh unsere Schatten an der Mauer, hat er gesagt. Das sind wir, ein Weib, ein Mann. Es war kein Traum. Er nahm mich und fragte keinen Namen. Er küsste meinen Mund und küsste, damit auch ich nicht fragte, wer er sei. Dein Bräutigam? Er und kein anderer wird mein Bräutigam sein, Ines. Das ist alles, was ich weiß. Er und kein anderer. Ich werde ihn erkennen in der Nacht, wenn er mich erwartet am Teich. Die Stunde ist da. Ich bin kein Mann der blühenden Rede. Was ein Vater empfinden muss an diesem Tag, mein Kind, lass es dir sagen mit diesem Kuss. Wo bleibt der Schleier? Sogleich, Pater Diego. Macht euch bereit. Komm, Anna. Wir sind allein, Don Gonzalo. Worum handelt es sich? Sprechen Sie ganz offen, Komtur. Warum sollen wir einander nicht verstehen? Ein Ehemann und ein Mönch? Nun? Wie gesagt, wir ritten also in die Burg von Cordoba, wo Mohammed mich empfing, der Heidenfürst, weinend über seine Niederlage. Und die Höflinge ringsum weinten ebenfalls. Dies alles, sagte Mohammed, gehört euch, Held der Christen, nehmt es und genießt es. Ich staunte über so viel Pracht. Paläste gibt es da, wie ich sie im Traum noch nie gesehen habe. Und hier, sagte Mohammed, indem er neuerdings weinte, Hier ist mein Harem gewesen. Die Mädchen weinten ebenfalls. Es duftete seltsam nach Gewürzen. Dies alles, sagt er, gehört euch, Held der Christen. Nehmt es und genießt es. Es duftete seltsam nach Gewürzen. Das sagten sie schon. Nehmt es und genießt es, sagte er. Wie viele waren's? Mädchen? Ungefähr. 7 oder 9. Ich möchte nicht einer heiligen Trauung beiwohnen, Pater Diego, ohne vorher gebeichtet zu haben. Ich verstehe. Nämlich, es handelt sich um meine Ehe. Oh, Sie erschrecken mich. 17 Jahre habe ich die Treue gewahrt. Das ist berühmt. Ihre Ehe, Don Gonzalo, ist die einzige vollkommene Ehe, die wir den Heiden da drüben zeigen können. Die Heiden mit ihrem Harem haben es leicht, Witze zu machen über unsere Skandale in Sevilla. Ich sage immer, wenn Spanien nicht einen Mann hätte wie Sie, Comtur, als Vorbild der spanischen Ehe... Doch sprechen Sie weiter. Das alles, sagte er, gehört euch. Nehmt es und genießt es. Ja. Es duftete seltsam. Ja. Weiter. Die Mädchen verstehen bloß Arabisch. Sonst wäre es nie so weit gekommen. Als sie mich entkleideten, wie sollte ich ihnen erklären, dass ich verheiratet bin und was das bedeutet für unsereinen? Die Mädchen entkleideten sie? So hat Muhammed sie gelehrt. Weiter. Pater Diego, ich habe eine Sünde begangen. Ich höre. Eine Sünde im Geist. Wieso im Geist? Ich habe die Treue verflucht. Ja, und dann? Verflucht die 17 Jahre der Ehe. Aber was haben Sie getan? Getan? Habe ich nichts. Warum nicht? Mein Gemahl, man ist bereit. Nicht wahr, Vater Tenorio? Ja, Doña Elvira. Mit Weihrauch und Posaunen, wie vor 17 Jahren. Ach, man möchte noch einmal jung sein. Wo ist der Bräutigam? Ich finde ihn herrlich. Ich fragte, wo er ist. Da kommt Rodrigo. Don Juan, mein Freund, bittet um Nachsicht, dass er gestern Nacht das große Fest versäumte. Müde, wie er war von seinem langen Ritt, so sagt er, habe er ein Weilchen ruhen wollen, bevor er sich den Schwiegereltern zeigte und der Braut. Und so, sagt er, sei es gekommen, dass er die Nacht im Park verschlief, bis ihn die Hähne weckten. Das ist's, was ich bestellen soll. Du, Doña Anna, Tochter des Don Gonzalo von Ulloa, komm du von Sevilla, und du, Don Juan, Sohn des Tenorio Bankier von Sevilla, ihr beide, gekleidet als Braut und Bräutigam, gekommen aus dem freien Entschluss eurer Herzen, willens die Wahrheit zu sprechen vor Gott, eurem Schöpfer und Herrn, antwortet mit klarer und voller Stimme auf die Frage, so ich euch stelle, im Angesicht des Himmels und der Menschen, auf dass sie eure Zeugen sind, auf Erden? Erkennet ihr euch? Ja. Antworte, Don Juan, erkennest du sie? Antworte, Don Juan, erkennest du sie? Ja, allerdings. Oh ja. So antwortet denn auf die andere Frage. Doña Anna und Don Juan, seid ihr entschlossen und bereit, einander die Hand zu reichen zum ewigen Bündnis der Ehe, die euch behüte, auf dass nicht Satan, der gefallene Engel, das himmlische Wunder der Liebe verwandle in irdische Pein? Ich frage dich, Doña Anna. Ja. Ich frage dich, Don Juan. Nein. So lasset uns beten, Vater. Ich sage nein. Nein. Ich habe gesagt nein. Bitte Sie, Freunde, erheben Sie sich. Ich kann nicht. Unmöglich. Wir haben einander umarmt in dieser Nacht. Was sagt er? Umarmt, sagt er? Umarmt? Ich wollte nicht davon sprechen. Es ist aber die Wahrheit. Weg, ihr Ministranten! Weg mit dem Weihrauch! Wir trafen einander im Park. Zufällig. Gestern in der Finsternis. Und auf einmal war alles so natürlich. Im Finstern, da wir nicht wussten, wer wir sind, war es ganz einfach. Und schön. Und da wir uns liebten, haben wir auch einen Plan gemacht. Jetzt kann ich es ja verraten. Heute Nacht beim Teich wollten wir uns wiedersehen. Das war unser Schwur. Und ich wollte das Mädchen entführen. Entführen? Ja. Meine Tochter? Ich hatte wirklich keine Ahnung, Don Gonzalo, dass sie es ist. Hast du verstanden, Elvira? Besser als du. Wäre ich nicht so sonderbar müde gewesen, sodass ich bis zum Morgengrauen schlief, Ehrenwort, Ich hätte euch diese große Veranstaltung erspart. Was sollte ich tun? Es war zu spät. Ich nehme eure Hochzeit als Spiel. So dachte ich. Und dann in der Nacht, wenn es abermals dunkel ist... Junge, Junge! Nur wegen Weihrauch und Posaunen, Papa, kann ich nicht schwören, was ich nicht glaube. Und ich glaube mir selbst nicht mehr. Ich weiß nicht, wen ich liebe. Ehrenwort. Mehr kann ich nicht sagen. Das Beste wird sein, man lässt mich gehen. Je rascher, umso besser. Verführer! Lasst mich gehen. Jedermann hat etwas Höheres als das Weib, wenn er wieder nüchtern ist. Was soll das heißen? Nichts. Was soll das heißen? Ich weiß, was ich weiß. Man reize mich nicht. Ich fühle, meine Höflichkeit lässt nach. Ich werde Sevilla verlassen. Juan! Leb wohl. Ich habe dich geliebt, Anna. Auch wenn ich nicht weiß, wen ich geliebt habe. Die Braut oder die andere. Ich habe euch beide verloren. Beide in dir. Ich habe mich selbst verloren. Leb wohl. Leb wohl. Leb wohl. Vergiss nicht, Juan, am Teich, wenn es Nacht ist heute. Juan. Verfolgt ihn. Los, umzingelt den Park. Los, lasst alle Hunde von der Kette und umzingelt den Park. Los, ihr alle, los. Ich finde ihn herrlich. Wie stehe ich da? Das ist es, Vater Tenorio, was in diesem Augenblick uns alle, glauben Sie mir, am mindesten beschäftigt. Schätzchen, eins nach dem anderen. Du kommst schon noch zur rechten Zeit. So eine Hochzeit dauert lang, mit allen Reden dazu. Es darf mich niemand erkennen, Celestina. Sie würden mich peitschen lassen und an den Pranger binden. Gott, steh mir bei. Bleib ruhig. Wenn du zitterst, kann ich doch nicht nähen. Celestina, und du findest wirklich, ich sehe aus wie eine Braut? Zum Verwechseln. Ich sage dir, Männer sind das Blindeste, was der liebe Herrgott erschaffen hat. Ich bin Schneiderin gewesen, Schätzchen. Und du kannst es mir glauben. Falsche Spitzen oder echte Spitzen, das sehen die wenigsten, bevor sie es zahlen müssen. Ich sage dir, was ein Mann ist, sieht immer nur das Wesentliche. Ach, Celestina, ich kann kaum atmen, wenn du mich so einschnürst. Ja, spann dich um den Busen, ich seh's. Du bist keine Jungfrau. Wir trennen einfach die Naht unterm Arm. Eine Kleinigkeit, das sieht er nicht. Oder erst, wenn es zu spät ist. Aber nicht zittern, sonst steche ich dich. Ja. Was hast du denn darunter an? Darunter? Nichts. Das ist immer das Beste. Wo es eh schon so knapp na, ist. Na, in der Unterwäsche nämlich sind sie komisch, gerade die feinen Herren. Plötzlich entsetzt sie ein Rosa oder ein Lila und sie sind befremdet über deinen Geschmack. Es gibt Männer, die vor keiner Fahne fliehen. Aber ein rosa Fätzchen auf dem Teppich und weg sind sie. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Keine Unterwäsche ist besser. Es bestürzt, aber es befremdet nie. Celestina! Nicht zittern, Schätzchen, nicht zittern! So, jetzt spannt es schon nicht mehr, siehst du? Der Busen ist straff genug. Und unten, mein Schätzchen, da machen wir einfach einen Saum, damit er deine Fesseln sieht. Die Fesseln sind wichtig. Aber zuerst lass uns mal den Schleier stecken. Oh Gott! Warum seufst du? Warum ist alles, was wir tun, nur Schein? Anja Anna wird er sagen, wenn er dich sieht. Und ein missliches Gewissen haben, das ist alles. Viel Ausreden und einen Schwall von Lügen und keine Zeit für Umarmung. Verlust? Ganz zu schweigen. Du überschätzt die Ehemänner, Schätzchen. Du kennst sie bloß, wie sie bei uns sind. So, fertig. Danke. Wie fühlt sich die Braut? Schon wieder ein Kunde. Lass mir den Spiegel. Sie wünschen? Ich weiß nicht... Ob ich richtig bin? Ich denke schon. Mein Name ist Lopez. Wie dem auch sei. Ich komme aus Toledo. Müd von der Reise, ich verstehe, Sie wünschen ein Lager. Don Baltasar Lopez. Wir verlangen keine Personalien. Hier genügt's, mein Herr, wenn Sie im Voraus bezahlen. Ja, ich... Sie sind richtig. Treten Sie ein und folgen Sie mir bitte. Nein, kommen Sie hier. Dieses Mädchen hat Ausgang. Gott, steh mir bei. Mehr will ich nicht. Einmal erkannt sein als Braut. Einmal soll er zu meinen Füßen knien und schwören, dass es dieses Gesicht ist, Doña Anna. Nur dieses Gesicht, das er liebt. Mein Gesicht. Hörst du's, Juan? Gebell? Ich hab's die ganze Nacht gehört, mein Guter, von Kammer zu Kammer. Einmal ferner, einmal näher. Sie haben eine Ausdauer, die mich rührt. Juan, hör zu. Bist du bei deiner Braut gewesen? Nein. Das ist ein Fehler, Don Rodrigo. Freund seit je. Ein kühner Fehler. Du solltest dein Mädchen nie allein lassen. Plötzlich springt ein Unbekannter in ihre Kammer, von Hunden gehetzt, und sie entdeckt, dass auch du nicht der einzige Mann bist. Was willst du damit sagen? Die Wahrheit, du hast eine süße Braut. Woran du hingst, ja. Wie der Satan persönlich, ich weiß. Das kommt davon, wenn man aus dem Fenster springt. Es gibt keinen anderen Ausweg zu dir selbst. Das Weib ist unersättlich. Juan, ich muss dich warnen. Ich muss dich ebenfalls warnen. Ich spreche im Ernst, mein Freund. Ich bin die ganze Nacht durch den Park geschlichen, Juan. Ich habe gezittert für dich. Ich habe meinen Augen nicht getraut, wie ich sie plötzlich vor mir sehe, da draußen am Teich, wie ein Gespenst des Todes. Wen? Deine Braut. Anna? Sie wartet auf dich, Juan, die ganze Nacht. Sie ist von Sinnen, scheint es. Stundenlang sitzt sie reglos wie eine Statue. Stundenlang. Dann flattert sie wieder am Ufer entlang. Du musst sprechen mit ihr. Ich wüsste nicht, was ich sprechen sollte, Rodrigo. Ich bin jetzt nicht in der Verfassung, Gefühle zu haben, und dass ich sie verlassen habe, weiß sie. Was weiter? Das Einzige, was ich jetzt habe, ist Hunger. Leb wohl, Rodrigo. Wohin? Zur Geometrie. Juan, das ist nicht dein Ernst. Der Einzige, der mir verblieben ist nach dieser Nacht. Bedauere mich nicht. Ich bin ein Mann geworden, das ist alles. Ich reite jetzt in den Morgen hinaus. Die klare Luft wird mir schmecken. Ich fühle mich frei wie noch nie, Rodrigo, und voll Bedürfnis nach männlicher Geometrie. Geometrie? Hast du es nie erlebt? Das nüchterne Staunen vor einem Wissen, das stimmt? Ich sehne mich nach dem lauteren Freund, nach dem nüchternen, nach dem genauen. Mir graust vor dem Sumpf unserer Stimmungen. Vor einem Kreis oder einem Dreieck habe ich mich noch nie geschämt, nie geekelt. Weißt du, was ein Dreieck ist? Unentrinnbar wie ein Schicksal. Es gibt nur eine einzige Figur aus den drei Teilen, die du hast. Und die Hoffnung, die unser Herz so oft verwirrt, zerfällt wie ein Wahn vor diesen drei Strichen. So und nicht anders, sagt die Geometrie. So und nicht irgendwie. Da hilft kein Schwindel und keine Stimmung. Nur der Nüchterne ahnt das Heilige. Alles andere ist Geflunker. Glaub mir nicht wert, dass wir uns aufhalten darin. Leb wohl. Und das Mädchen am Teich? Ein anderer wird sie trösten. Glaubst du das wirklich? Mann und Weib. Warum wollt ihr immer glauben, was euch gefällt? Und im Grunde glaubt man ja bloß, man könne die Wahrheit ändern, indem man nicht darüber lacht. Rodrigo, woher aber weißt du, dass es mich nicht einmal jucken könnte, unsere Freundschaft aufs Spiel zu setzen? Ich ertrage keine Freunde, die meiner sicher sind. Woher denn weißt du, dass ich nicht von deiner Ines komme? Lass diesen Scherz. Woher weißt du, dass es ein Scherz ist? Ich kenne meine Ines. Ich auch. Woher? Ich sage es ja, ich war bei ihr. Das ist nicht wahr. Ich bin wissbegierig, mein Freund, von Natur. Ich fragte mich, ob ich dazu imstande bin. Ines ist deine Braut und du liebst sie und sie liebt dich. Ich fragte mich, ob auch sie dazu imstande ist und ob du es glauben wirst, wenn ich es dir sage. Juan! Glaubst du es oder glaubst du es nicht? Glaub es nicht. Du bist teuflisch. Ich liebe dich. Glaub es nie. Wenn es wahr wäre, Juan, ich würde mich umbringen auf der Stelle. Nicht dich, nicht sie, aber mich. Es wäre schade um dich. Sei nicht wissbegierig, Rodrigo, wie ich. Wenn wir die Lüge einmal verlassen, wenn wir es wissen wollen, wer wir sind, ach, Rodrigo, dann hört unser Sturz nicht mehr auf und es saust dir in den Ohren. In diesem Sinne, leb wohl. Einen Freund zu haben, einen Rodrigo, der für mich zitterte in dieser Nacht, es war schön. Ich werde fortan für mich selbst zittern müssen. Juan, was ist mit dir geschehen? Ich habe ausgeliebt. Es war eine kurze Jugend. Wer kommt da? Doña Anna. Ich habe dich verlassen. Wozu diese Wiederkehr? Ich hab dich verlassen. Was ganz Sevilla weiß, weißt du es nicht? Ich habe dich verlassen. Ich erinnere mich. Oh ja. Unter dem Schleier, den du trägst, sehe ich den Glanz deiner Augen. Alles wie damals. Nur ich bin es nicht mehr, der damals vor dir kniete, hier auf dieser Treppe. Und es gibt kein Zurück. Mein lieber Juan. Du hättest nicht kommen dürfen, Anna. Nicht über diese Stufen. Dein Anblick erfüllt mich mit einer Erwartung, die es nimmermehr gibt. Ich weiß jetzt, dass die Liebe nicht ist, wie ich sie auf diesen Stufen erwartet habe. Geh! Geh, sag ich! Geh, im Namen des Himmels und der Hölle! Geh! Warum gehst du nicht, mein lieber Juan? Dein lieber Juan? Weißt du denn, wo er gewesen ist in dieser Nacht? Dein lieber Juan? Bei deiner Mutter ist er gewesen. Sie könnte dich etliches lehren, aber auch sie hat er verlassen. Dein lieber Juan, der so voll Liebe ist, dass er aus dem Fenster sprang, um in das nächste zu fliehen. Bei deiner Mutter, hörst du? Mit Hunden haben sie ihn gehetzt, als wäre er nicht gehetzt genug. Und ich weiß nicht einmal, wie sie heißt, die dritte im Verlauf seiner Hochzeit. Ein junges Weib, nichts weiter. Weib wie 100 Weiber in der Finsternis. Wie machte es ihm Spaß, deinem lieben Juan, dich zu vergessen in dieser Finsternis ohne Namen und Gesicht und weiterzugehen? Was willst du von ihm, der bloß noch lachen kann? Und dann, wie alles so öde war und ohne Reiz, es war nicht Hoffnung, was ihn in die letzte Kammer lockte, deinen lieben Juan. Auch nicht die Lust an ihrem mädchenhaften Widerstand. Sie wehrte sich so wild und bis zur Verzückung schwächer zu sein als dein lieber Juan. Draußen kläfften die Hunde. Oh ja, die Unterschiede sind zauberisch, doch währt ihr Zauber nicht lang. Und in unseren Armen sind sie alle so ähnlich, bald zum Erschrecken gleich. Etwas aber hatte sie, die letzte dieser wirren Nacht, was keine hat und jemals wieder haben wird. Etwas Einziges, das ihn reizte, etwas Besonderes, etwas Unwiderstehliches. Sie war die Braut seines einzigen Freundes. Nein. Sie hat dich nicht vergessen, Rodrigo, nicht einen Augenblick. Im Gegenteil, dein Name brannte auf unserer Stirn und wir genossen die Süße der Niedertracht, bis die Hähne krähten. Nein. Aber das ist die lautere Wahrheit. Wenn das die Wahrheit ist, Ines! So, Doña Anna, habe ich diese Nacht verbracht, da du am Teich auf mich gewartet hast. Und so knie ich vor dir. Zum letzten Mal, ich weiß es. Du bist noch einmal erschienen, um mir das Letzte zu nehmen, was mir verblieben ist. Mein Gelächter ohne Reue. Ah, da ist er. Ja? Fechten Sie! Wozu? Mörder! Wieso Mörder? Schließlich sind es Doggen, ganz abgesehen davon, dass nicht ich sie getötet habe. Und Don Rodrigo? Wo ist er? In seinem Blute röchelnd hat er sie verflucht, als Schänder seiner Braut. Rodrigo? Fechten Sie endlich! Halt, sag ich! Habt ihr jetzt endlich genug gefochten, Don Gonzalo? Sein Tod erschüttert mich, nicht der dieses alten Narren, ich meine Rodrigo. Was hatte ich in der Wahrheit auszuliefern? Er hat mich nie verstanden, mein Freund. Ich mochte ihn von Herzen gern. Ich habe ihn gewarnt, ich ertrage keine Freunde, die meiner sicher sind. Warum habe ich nicht geschwiegen? Noch eben stand er hier. Don Juan! Don Juan! Was bedeutet das, Pater Diego? Was bringt ihr da für eine Leiche? Welche ist meine Braut? Antwortet! Sie wird nicht mehr antworten, Don Juan. Und wenn du noch so schreist, nie wieder. Sie hat sich ertränkt. Das ist das Ende deiner Hochzeit, Don Juan. Das ist die Ernte deines Übermuts. Nein, das ist nicht meine Braut. Das ist nicht wahr. Ich habe mich dem Leben vermählt, nicht einer Wasserleiche mit baumelnden Armen und Haaren von Tang. Was soll dieser Spuk am helllichten Tag? Ich sage, das ist nicht meine Braut. Himmel, Gonzalo, erstochen. Ja, und wer wird es glauben, dass er mir in die Klinge lief wie ein Huhn? Er wird als Denkmal auferstehen. Der Himmel zerschmettere den Frevler. Und was ist mit meinem Vater? Herzschlag. Ist das wahr? Tod. Ich bekenne, Pater Diego, ich komme mir vor wie ein Erdbeben oder wie ein Blitz. Hier, zwei Bräute und ich soll wählen, eine lebende und eine tote. Hier, sie und keine andere ist meine Braut, sie, die Lebendige, sie, die nicht in den Tod gegangen ist, um mich zu verdammen bis ans Ende meiner Tage, sie, die noch einmal erschienen ist vor dem Verirrten, damit ich sie erkenne. Und ich habe sie erkannt. Oh, Juan... Nimm deinen Schleier ab. Miranda. Musikanten, ihr bleibt in dieser Kammer nebenan, begriffen? Und was das Halleluja betrifft, wenn sich irgendetwas ereignen sollte, ein Unfall oder so, zum Beispiel könnte es ja sein, dass mich die Hölle verschlingt, einfach weiterspielen, begriffen? Das Halleluja wird wiederholt, bis niemand mehr in diesem Saal ist. So, und jetzt macht euch bereit. Und unser Honorar? Davon später. Wenn niemand mehr im Saal ist... Meine Herren, ich erwarte 13 Damen, die behaupten, dass ich sie verführt habe. Und damit nicht genug. Ich erwarte den Bischof von Cordoba, der auf Seiten der Damen ist, wie jedermann weiß. Ich erwarte ein Denkmal, das ich ebenfalls eingeladen habe, einen Gast aus Stein. Meine Herren, ich habe jetzt nicht die Nerven für euer Honorar. Nicht die Nerven, bitte. Leporello. Es sieht nicht übel aus. Der Weinherr wird nicht lang reichen, ein Gläschen für jeden Gast. Das reicht, die Lust zu trinken, so hoffe ich, wird Ihnen bald vergehen. Spätestens, wenn der steinerne Gast kommt. Herr, Sie glauben es aber nicht im Ernst, dass er wirklich kommt, der mit dem steinernen Sockel. Glaubst du es denn im Ernst? Ich? Warum gehst du nicht zum Tor? Ich gehe schon, Herr. Es ist der Bischof von Cordoba. Ich sehe ihn durch die Scheibe. Sage dem Bischof von Cordoba, er möge einen Augenblick warten, aber sag es höflich. Der Bischof ist zwar kein Gläubiger, ich meine, ich schulde ihm nichts, aber ich brauche ihn sehr. Ohne Kirche keine Hölle. Herr... Warum zitterst du immerfort? Genug ist genug, Herr. Man soll's nicht auf die Spitze treiben, ein Grabmal einzuladen zum Essen, einen Toten, der lang schon verwest und vermodert ist. Alles, was recht ist, Herr. Ich war ein Spitzbube, wo immer es sich lohnte. Und für eine gewisse Beute tue ich alles, Herr. Ich bin kein Feigling, Herr. Aber was Sie gestern auf dem Friedhof verlangt haben, Herr, das ist Spitzbüberei aus purer Gesinnung, Herr. Ein Grabmal einzuladen zum Essen. Don Juan! Marie und Josef, wer ruft da hinter dem Vorhang? Don Juan! Augenblick! Erbarmen, ich bin unschuldig, ich musste... Tu jetzt, was ich dich heiße. Sag dem Bischof von Cordoba, ich lasse bitten, aber sag es mit vielen Worten und Floskeln. Ich brauche hier noch 3 Minuten. Marie und Josef. Und vergiss nicht den Kniefall, wo er hingehört. Ja, Herr. Was ist denn los da hinten? Habe ich nicht gesagt, Celestina, Sie sollen den Plunder anziehen und stumm hinter dem Vorhang auf mein Zeichen warten? Dieser Helm ist mir zu knapp. Das merkt kein Mensch. Außer mir. Und dann, ich habe es mir noch einmal überlegt. Was? Ach, Sie können mir sagen, was Sie wollen. Es ist halt eine Gotteslästerung und das mache ich nicht für 500, mein Herr. Ich nicht. Celestina! 1000 ist das Mindeste, was ich dafür haben muss. Nämlich, wenn ich sie an die Herzogin von Ronda verkaufe, dann bekomme ich auch meine 1000 Pesos. Und blank auf den Tisch. Das nenne ich Erpressung. Ach, nennen Sie es, wie Sie wollen. Es geht mir nicht um die Benennung, sondern ums Geld. Und wenn ich das dazulege? Ein Amulett? Das Letzte, was ich habe. Wenn jetzt die Höllenfahrt nicht gelingt, bin ich verloren. Es ist nicht meine Schuld, dass Sie bankrott sind. Warum wollen Sie nichts wissen von meinem Angebot? Sie wären doch reicher als der Bischof von Cordoba. Ich sage es Ihnen. Ein Schloss mit 44 Zimmern? Kein Wort mehr davon. Noch ist es Zeit. Verschonen Sie mich endlich mit dieser Kuppelei. Ganz Spanien weiß es und ich sage es zum letzten Mal. Ich heirate nicht. Das hat schon manch einer gesagt. Still, verschwinden Sie jetzt hinter dem Vorhang. Guten Abend. Warum erschrickst du? Da ich das einzig Wissenswerte weiß, du bist nicht Doña Ana, denn Doña Ana ist tot. Wozu dann dieser Schleier? Du hast mir den Empfang verweigert. Plötzlich fand ich die Türen offen. Womit kann ich dienen? Ich habe dich einmal geliebt, weil ein Schach dich unwiderstehlicher lockte als ein Weib. Und weil du an mir vorbeigegangen bist wie ein Mann, der ein Ziel hat. Hast du es noch? Es war die Geometrie. Lang ist es her. Ich sehe dein Leben voll Weib, Juan, und ohne Geometrie. Wer bist du? Ich bin jetzt die Herzogin von Ronda. Schwarz wie der Tod, Herzogin, sind Sie hier in den Saal getreten. Es hätte solcher Schwärze nicht bedurft, um mich zu erschrecken. Ich bin schwarz, weil ich Witwe bin. Durch mich? Nein. Worum handelt es sich, Herzogin von Ronda? Um deine Rettung. Ach, Sie sind die Dame, die mich heiraten will. Sie sind das Schloss mit den 44 Zimmern. Ihre Ausdauer ist erstaunlich. Ich dachte so, du kannst im linken Flügel wohnen, ich wohne im rechten, wie bisher. Und dazwischen ist ein großer Hof. Springbrunnenstille. Wir müssen einander überhaupt nicht begegnen, es sei denn, man habe ein Verlangen nach Gespräch. Und hinzu käme ein herzogliches Vermögen, groß genug, um nicht allein deine dummen Schulden zu tilgen, groß genug, dass die Gerichte dieser Welt, die dich des Mordes verklagen, davor verstummen. Kurz und gut, kein Mensch, solange du in Ronda wohnst, vermag dich zu stören in deiner Geometrie. Ihr Verständnis für den Mann, ich gebe es zu, ist außerordentlich, Herzogin von Ronda. Was aber ist der Preis für diese Rettung? Dass du sie annimmst, Juan. Nichts weiter? Mag sein, ich liebe dich noch immer. Doch soll es dich nicht erschrecken. Ich habe erfahren, dass ich dich nicht brauche, Juan. Und das vor allem ist es, was ich dir biete. Ich bin die Frau, die frei ist vom Wahn ohne dich nicht leben zu können. Du hast immer bloß dich selbst geliebt und nie dich selbst gefunden. Darum hassest du uns. Du hast uns stets als Weib genommen, nie als Frau. Als Episode, jede von uns. Aber die Episode hat dein ganzes Leben verschlungen. Warum glaubst du nicht an eine Frau, Juan? Ein einziges Mal. Es ist der einzige Weg, Juan, zu deiner Geometrie. Seine Eminenz. Sie entschuldigen mich, Herzogin von Ronda. Seine Eminenz und ich haben ein geschäftliches Gespräch. Aber ich hoffe, Sie bald bei Tisch zu sehen. Ohne Schleier. In Ronda, mein lieber Juan. Eminenz? Auf Wiedersehen. Sie sehen, Eminenz, nicht einen Augenblick habe ich Ruhe. Alle wollen mich retten durch Heirat. Eminenz, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Worum handelt es sich? Wollen Eminenz sich nicht setzen? Ich kann keine Damen mehr sehen noch hören, Eminenz. Ich verstehe die Schöpfung nicht. War das nötig, dass es zwei Geschlechter gibt? Ich habe darüber nachgedacht, über Mann und Weib, über die unheilbare Wunde des Geschlechts, über Gattung und Person, das vor allem, über den verlorenen Posten der Person. Kommen wir zur Sache. Wir haben wenig Zeit, bis die Damen erscheinen und Sie gestatten, dass ich ohne Umschweife spreche. Ich bitte darum. Mein Vorschlag ist einfach und klar. Don Juan Tenorio, Ihr nachgerade volkstümlicher Erzfeind, der vor Ihnen sitzt, im Glanz seiner besten Mannesjahre und dem Begriff, unsterblich zu werden, ja, ich darf es wohl sagen, ein Mythos zu werden. Don Juan Tenorio, sage ich, ist entschlossen und bereit, tot zu sein mit dem heutigen Tag. Tot? Unter gewissen Bedingungen. Welche Art? Wir sind unter uns, Eminenz, also rundheraus. Sie, die spanische Kirche, geben mir eine bescheidene Rente, nichts weiter, eine Klause im Kloster, Männerkloster, nicht allzu winzig, wenn ich Wünsche äußern darf, und all da lebe ich mit Brot und Wein, namenlos, vom Weib verschont, still und zufrieden mit meiner Geometrie. Und Ihnen, Bischof von Cordoba, liefere ich dafür, was die spanische Kirche dringender braucht als Geld, die Legende von der Höllenfahrt des Frevlers. Was sagen Sie dazu? Jetzt sind es 12 Jahre schon, Eminenz, seit dieses Denkmal steht mit dem peinlichen Spruch, der Himmel zerschmettere den Frevler. Und ich, Don Juan Tenorio, spaziere dran vorbei, so oft ich in Sevilla bin, unzerschmettert wie irgendeiner in Sevilla. Wie lang, Eminenz, wie lang denn soll ich das noch treiben? Verführen, erstechen, lachen, weitergehen. Es muss etwas geschehen, Bischof von Cordoba, es muss etwas geschehen. Es wird... Im Anfang, ich bekenne es, macht es Spaß. Meine Hände, so höre ich, sind wie Wünschelruten. Sie finden, was der Gatte 10 Jahre nie gefunden hat, an quellender Lust. Sie denken an den braven Lopez. Ich möchte hier keinen Namen nennen, Eminenz. Don Baltasar Lopez. Auf alles war ich gefasst, Eminenz, aber nicht auf Langeweile. Ihre verzückten Münder, Ihre Augen dazu, Ihre wässrigen Augen, von Wollust schmal, ich kann sie nicht mehr sehen. Gerade Sie, Bischof von Cordoba, sorgen für meinen Ruhm wie kein anderer. Es ist ein Witz. Die Damen, die von euren Predigten kommen, träumen ja von mir. Und ihre Ehegatten ziehen die Klinge, bevor ich die Dame auch nur bemerkt habe. Und so muss ich mich schlagen, wo ich stehe und gehe. Übung macht mich zum Meister. Und noch bevor ich meine Klinge wieder einstecke, hangen die Witwen an meinem Hals, schluchzend, damit ich sie tröste. Was bleibt mir anders übrig? Ich bitte Sie, als meinem Ruhm zu entsprechen, Opfer meines Ruhms zu sein. Davon redet ja niemand in unserem höflichen Spanien, wie das Weib sich an mir vergeht. Oder aber ich lasse die Witwe einfach liegen, drehe mich auf dem Absatz und gehe meines wirklichen Weges, was alles andere als einfach ist, Eminenz. Wir kennen die lebenslängliche Rachsucht des Weibes, das einmal vergeblich auf Verführung gehofft hat. Warum blicken Sie mich so an? Merkwürdig. Was ist merkwürdig? Zum ersten Mal sehe ich Sie aus der Nähe, Bischof von Cordoba. Waren Sie nicht immer viel runder? Mein Vorgänger, vielleicht. Trotzdem habe ich plötzlich das Gefühl, ich kenne Ihr finsteres Gesicht. Wo haben wir einander schon mal getroffen? Sie zittern ja. Im ganzen Land verlacht zu sein als ein gehörnter Ehemann. Haben Sie schon einmal erlebt, was das heißt? Haben Sie es, Eminenz? Ein Mann wie dieser brave Lopez. Eminenz scheinen ja verwandt mit ihm zu sein, dass Sie ihn immerfort erwähnen. Ihren braven Lopez, der, ich weiß, ein halbes Vermögen gestiftet hat, damit die spanische Kirche es nicht aufgibt, mich zu verfolgen. Sie erbleichen, Eminenz, aber es ist Tatsache, ich kann mein Haus nicht mehr verlassen, ohne jemanden zu erstechen. Es ist eine Not, Eminenz. Glauben Sie mir, eine wirkliche Not. Um bei der Sache zu bleiben. Bitte, bitte. Gründung einer Legende. Sie brauchen bloß Ja zu sagen, Bischof von Cordoba, und die Legende ist gemacht. Ich habe eine Person gemietet, die uns den toten Komtur spielt, und die Damen werden schon kreischen, wenn sie seine Grabesstimme hören. Machen Sie sich keine Sorgen. Dazu ein schnödes Gelächter meinerseits, sodass es Ihnen kalt über den Rücken rieselt. Ein Knall im rechten Augenblick, sodass die Damen ihre Gesichter verbergen. Eminenz, sehen die sinnreiche Maschine unter dem Tisch und schon stinkt es nach Schwefel und Rauch. Allerdings sehr kurz, versteht sich. Verblüffung ist die Mutter des Wunders. Und Sie, so dachte ich, sprechen sofort ein passendes Wort, wie Sie es ja gerne tun. Ein Wort von der Zuverlässigkeit des Himmels. Und meine Musikanten spielen und singen das bestellte Halleluja und Schluss. Und Sie? Ich? Ich bin in den Keller gesprungen, Eminenz, sehen diesen sinnreichen Deckel in der Diele. Natürlich nicht ohne einen geziemenden Schrei, der Furcht und Mitleid erregt, wie Aristoteles es verlangt. Im Keller erwarten mich eine braune Kutte und ein geschärftes Messer, um meinen allzu berühmten Schnurrbart zu entfernen, und auf staubigem Pfade wandelt ein Mönch. Ich verstehe. Don Juan ist tot. Ich habe meine Ruhe zur Geometrie und Sie, die Kirche, haben einen Beweis von himmlischer Gerechtigkeit, wie Sie ihn sonst in ganz Spanien nicht finden. Ich verstehe. Herr! Was ist denn? Die Damen sind da. Wo? Im Hof. Und ziemlich empört, Herr. Das flattert und schnattert wie ein andalusischer Hühnerhof. Gut, lass sie herein. Gut, Herr. Eminenz, nennen Sie mir das Kloster. Sie sind Ihrer Sache sehr sicher. Dann muss ich Sie leider enttäuschen. Erkennen Sie mich jetzt, wenn ich meine Brille abnehme? Don Balthasar Lopez. Ja. Also doch. Nachdem ich erfahren habe, was Sie im Schilde führen, um unserer Rache zu entgehen, soll es mir ein Vergnügen sein, Ihre gotteslästerliche Legende zu entlarven. Lassen Sie die Damen herein. Sie bleiben auf dieser Erde, Don Juan Tenorio, genau wie wir. Und ich werde nicht ruhen, bis meine Rache vollendet ist, bis ich auch Sie, Don Juan Tenorio, als Ehemann sehe. Und zwar mit meiner Frau. Die Damen! Wo ist Juan? Oh, da ist ja auch seine Eminenz. Eminenz, wir sind betrogen. Schamlos betrogen. Ich dachte, er liege im Sterben. Ich auch. Ich auch. Jede von uns. Ehrenwort, sonst wäre ich nie gekommen. Keine von uns. Ich war gefasst, Eminenz, auf alles, aber nicht auf eine Parade von aufgeputzten Ehebrecherinnen, die sich für meinesgleichen halten. Ich danke euch, meine Geliebten, dass ihr alle gekommen seid. Alle sind es freilich nicht, aber genug, so denke ich, um meine Höllenfahrt zu feiern. Herr, sagt bitte sowas nicht. Meine Geliebten, ich gestehe, es ist seltsam, seine Geliebten zusammen in einem Saal zu sehen. Ja, sehr seltsam. Ich weiß nicht, Don Balthasar, ob Sie sich jetzt schon entlarven möchten oder später. Was sagt er? Ja, mein Name ist Lopez. Du? Don Balthasar Lopez. Schatzkanzler von Toledo, wenn ich nicht irre. Inhaber verschiedener Orden, wie ihr seht. Herr Lopez hat in selbstloser Weise das immer heikle Amt übernommen, die Eifersucht der Ehemänner zu vertreten. Ihr Spott, Don Juan, ist am Ende. Ruhe! Was ist das? Erschrecken Sie nicht, meine Damen. Ich weiß, was hier gespielt wird. Die Stunde des Gerichtes ist da. Das Maß seiner Frevel ist voll. Ist es das nicht schon lange? Und trotzdem geschieht nichts. Das ist ja der Witz. Gestern auf dem Friedhof, Leporello, haben wir nicht alles unternommen, um den toten Komtur zu verhöhnen? Hab ich ihn nicht zu dieser Tafel geladen? Meinen Gemahl. Warum kommt er nicht? Mitternacht ist vorbei. Was soll ich denn noch tun, damit euer Himmel mich endlich zerschmettere? Bleiben Sie, Donna Elvira, bleiben Sie! Es ist nicht wahr, eine Spitzbüberei ohnegleichen, es ist ja alles nicht wahr. Er will Sie zum Narren halten. ganz Spanien zum Narren zu halten. Das ist sein Plan gewesen. Eine Legende in die Welt zu setzen, damit er unserer Strafe entgehe. Nichts weiter. Nichts als Theater. Hören Sie es, meine Damen. Sehen Sie, meine Damen, wer hinter diesem Vorhang steht? Hier. Warum zittert ihr? Ich fürchte mich nicht, meine Lieben. Ihr seht es. Ich greife die steinerne Hand des Komtur. Das ist nicht wahr, meine Damen, nicht wahr. Ich beschwöre Sie, bekreuzigen Sie sich nicht. Jetzt hat er es erreicht. Pater Diego, oh, Verzeihung, Bischof von Cordoba. Wir haben Sie in den Gärten erwartet, mein Lieber. Ein betörender Abend da draußen. Wie leid es mir tut, dass ich heute nicht bleiben kann. Da vorne in den Arkaden, wo man die Schlucht von Ronda sieht, die letzte Sonne in den glühenden Astern, rot und violett, dazu die blaue Kühle im Tal, das schon im Schatten liegt. Ich denke es jedes Mal. Es ist ein Paradies, was euch zu Füßen liegt. Ich weiß. Aber Herbst ist es geworden. Sie nehmen einen Wein, Diego? Gerne. Die Herzogin wird jeden Augenblick kommen. Wird sie. Es sei nicht ganz wohl, sagt sie. Wie geht's der Geometrie? Danke. Was Sie das letzte Mal erzählten, hat mich noch lang beschäftigt. Ihre Geschichte mit den Dimensionen, wissen Sie. Und dass auch die Geometrie zu einer Wahrheit kommt, die man sich nicht mehr vorstellen kann. So sagten Sie doch. Linie, Fläche, Raum. Was aber soll die vierte Dimension sein? Und doch können Sie durch Denken beweisen, dass es sie geben muss? Don Juan, was ist los mit Ihnen? Mit mir? Nichts. Wieso? Gar nichts. Zum Wohl. Zum Wohl. Jeden Tag wiederhole ich meinen schlichten Wunsch. Man soll mich nicht rufen, bevor man wirklich essen kann. Nicht zu machen. Erst war es der Gong, den die Herzogin nicht hörte, wenn im Tal die Grillen zirpten. Und ich habe einen anderen verfertigen lassen, der die Schlucht von Ronda übertönt. Ich habe meine Diener erzogen, die Herzogin persönlich zu suchen und zu finden und mich nicht zu rufen, bevor die Herzogin tatsächlich über den Hof kommt. Sie lächeln. Es sind Nichtigkeiten, ich weiß, nicht der Rede wert. Aber gerade das macht sie zur Folter. Was soll ich tun? Ich bin ja Ihr Gefangener. Vergessen Sie das nicht. Ich kann ja nicht aus diesem Schloss heraus. Wenn man mich draußen sieht, ist meine Legende hin. Und das heißt, ich hätte abermals als Don Juan zu leben. Na, reden wir nicht davon. Die Herzogin ist eine wunderbare Frau. Sie ist glücklich, aber klug. Sie weiß sehr wohl, dass Sie der Mann nicht glücklich sind. Und das ist das Einzige, was sie unter vier Augen beklagt. Sie kann nichts dafür, ich weiß. Aber? Reden wir nicht davon. Jeden Tag, wenn ich in diese Loggia trete, jeden Tag, Jahr ein, Jahr aus, dreimal am Tag, jedes Mal habe ich das lichterlohe Gefühl, ich halte es nicht aus. Und wenn sie endlich kommt, setzen wir uns an den Tisch und ich sage, Mahlzeit. Sie lieben sie? Das kommt noch dazu. Wenn sie eine Woche drüben in Sevilla weilt, um sich die Haare färben zu lassen, ich will nicht sagen, dass ich sie vermisse. Aber sie vermissen sie. Ja. Es ist nicht gut, dass der Mann allein sei, so heißt es in der Schrift. Drum schuf Gott ihm eine Gefährtin. Und meinte er, dann sei es gut? Im Ernst, mein Unwille gegen die Schöpfung, die uns gespalten hat in Mann und Weib, ist lebhafter als je. Welche Ungeheuerlichkeit, dass der Mensch allein nicht das Ganze ist. Und je größer seine Sehnsucht ist, ein Ganzes zu sein, umso verfluchter steht er da, bis zum Verbluten ausgesetzt dem anderen Geschlecht. Womit hat man das verdient? Warum hat man mich nicht ins Kloster gelassen? Nicht alle können ins Kloster. Mehret euch und seid fruchtbar. So steht es geschrieben. Kein Band der Kirche, Sie wissen es, und keine Klinge der Welt haben mich je zum Zittern gebracht. Aber sie, eine Frau, die mich liebt, sie bringt mich jeden Tag dazu. Und womit eigentlich? Ich sehe bloß, dass ich über das Lächerliche nicht mehr zu lächeln vermag und dass ich mich abfinden werde, wo es ein Abfinden nicht gibt. Sie ist eine Frau, mag sein, die beste aller denkbaren Frauen, aber eine Frau. Und ich bin ein Mann. Dagegen ist nichts zu machen, Eminenz. Und mit gutem Willen schon gar nicht. Es wird nur ein Ringen daraus, wer das andere durch guten Willen beschämt. Sie sollten uns sehen und hören, wenn wir allein sind. Kein lautes Wort. Wir sind ein Idyll. Wir haben es zu einer fürchterlichen Noblesse gebracht. Wir leiden daran, wenn das andere nicht glücklich ist. Was wollen Sie mehr, um die Ehe vollkommen zu machen? Es fehlt jetzt nur, dass das Geschlecht mir auch noch die letzte Schlinge um den Hals wirft. Und das wäre? Dass es mich zum Vater macht. Was werde ich tun? Sie kann ja nichts dafür. Wir werden uns an den Tisch setzen, wie immer, und sagen, Mahlzeit. Habe ich die Herren unterbrochen? Ja, durchaus nicht, meine liebe Miranda. Wir plauderten gerade von der Höllenfahrt des Don Juan. Haben Sie das Spektakel in Sevilla gesehen, Juan? Sie geben es jetzt auf dem Theater. Ich komme ja nicht nach Sevilla. Ein Spektakel, sagen Sie? Der Burlador von Sevilla nennt es sich. Oder der steinerne Gast. Ich habe es mir neulich ansehen müssen, weil es heißt, unser Prior, der Gabriel Tellez, habe es geschrieben. Wie ist es denn? Und nicht ohne Witz. Don Juan fährt tatsächlich in die Hölle und das Publikum jubelt vor Gruseln. Sie sollten es sich wirklich einmal ansehen, Don Juan. Wie ich in die Hölle fahre? Was bleibt dem Theater anderes übrig? Wahrheit lässt sich nicht zeigen, nur erfinden. Denken wir uns bloß ein Publikum, das den wirklichen Don Juan sehen könnte, hier, auf dieser herbstlichen Loggia in Ronda. Die Damen würden sich brüsten und auf dem Heimweg sagen, siehst du? Und die Ehemänner würden sich die Hände reiben vor Schadenfreude. Don Juan unter dem Pantoffel. Kommt doch das Ungewöhnliche gern an einem Punkt, wo es dem Gewöhnlichen verzweifelt ähnlich sieht. Und wo, so riefen meine Sekretäre, wo bleibt die Strafe? Nicht aufzuzählen wären die Missverständnisse. Und ein junger Geck, der sich als Pessimist gefällt, würde erklären, die Ehe, versteht ihr, das ist die wahre Hölle und was der Plattitüden mehr sind. Nein, nein, es wäre grässlich, dieses Publikum zu hören, das nur die Wirklichkeit sieht. Leben Sie wohl, Herzogin von Ronda. Sie wollen wirklich gehen? Nein, ich muss. Leben Sie wohl, Burlador von Sevilla. Wird es gedruckt? Ich nehme an. Die Leute genießen es über die Maßen, zuweilen einen Mann zu sehen, der auf der Bühne macht, was sie nur machen möchten. Und der schließlich büßen muss für sie. Aber ich, Diego, ich komme nicht drin vor? Nein. Gott sei Dank. Ich auch nicht. Gott sei Dank. Sonst hätten wir es verbieten müssen. Und das Theater braucht Stücke. Übrigens zweifle ich, ob es wirklich ein Tirso de Molina ist. Es ist allzu fromm, scheint mir, und sprachlich nicht auf der Höhe seiner anderen Stücke. Aber wie dem auch sei, Gott segne eure Mahlzeit. Ist es Zeit zum Essen? Ja. Bist du zornig gewesen, Juan? Ach. Du tust mir Unrecht, Juan. Sicher, meine Liebe, sicher. Ich musste mich wirklich einen Augenblick hinlegen. Nimmst du Wein? Danke, nein. Wieso nicht? Plötzlich war mir wieder so schwindlig. Ich glaube, wir bekommen ein Kind. Ein Kind? Du musst jetzt nicht behaupten, dass es dich freut, Juan. Aber es wird mich glücklich machen, wenn ich eines Tages sehe, dass es dich wirklich freut. Mahlzeit. Sie hörten Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie von Max Frisch, eine Produktion aus dem Landesstudio Salzburg aus dem Jahr 1970 mit Peter Ahrens, Fritz Bischoff, Gertrud Kückelmann, Dietlind Haug, Erik Frey, Emmy Bergmann, Wolfgang Stender, Elisabeth Flickenschild, Branko Samarowski und anderen. Bearbeitung und Regie Klaus Gmeiner. Nächste Woche im Ö1 Hörspiel bringen wir das Erstlingswerk eines 23-Jährigen, Die Räuber von Friedrich Schiller. Nächsten Samstag um 14 Uhr. Fünf